Ich bin noch nicht ganz, ich bin nervös. Bin ich schon, bin das ich sagst schon. Du jedes Mal. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß nicht, das Mal, du bist wie meine Tante Erna. Ich brauche das alles. Das ist gut. Boah, Entschuldigung, tut mir leid. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Sorry, es schien mir eine total gute Stelle, um einfach jetzt mal das Intro reinzuspielen. Sehr gut. Nehmen wir den jetzt schon auf? Ja. Ach. Ja, ach. Ich dachte, wir nehmen erst A auf. Willkommen bei Ach. Vorhin haben wir nämlich noch ewig überlegt, welche Reihenfolge wir jetzt machen. Und dann fanden wir es doch alle so witzig, AA zu machen. Zwei Folgen A hintereinander. Ich glaube, das fandest nur du witzig, aber. Ja, ich verbringe zu viel Zeit mit einer eineinhalbjährigen offensichtlich. Jürgen, Dominik, wir klingen heute so anders. Was ist denn da los? Du hast das Audio-Setup versaut. Nee, wir haben heute einen Wandertag quasi. Wir sind heute, wie sagt man da, wenn man einmal draußen in meinen Stuhl knarzt? In Klausur? Wir sind heute mal draußen. Auf der Straße. Genau. Auf mitten der Straße des Lebens. Mitten in der Stadt. Ja, herzlichen Dank ans Modul 26, das uns heute beherbergt. Muss ich gleich mal Werbung machen, da gibt es bestimmt auch bald eine Webseite zu. Ja. Verkaufen die auch Matratzen? Das wäre gut, weil dann wird es hier vielleicht nicht so hallen. Ich glaube, also falls wir heute wirklich ein bisschen mehr Echo drauf haben als sonst, dann liegt es an den Räumlichkeiten. Das muss besser werden. Das ist ja auch interessant zu wissen, dass die Modul 26 sind ehemalige Arbeitskollegen von Jürgen und meiner Person, wobei meine Person da tendenziell eher kürzer war bei dieser Station, was zu dem amüsanten, gänzlich unamerikanischen Momenten vorhin führte, als mindestens drei Personen, die ich sagte, ja, wir kennen uns ja schon, echt jetzt? So, ja, der Dominik. Nee, tut mir leid, hab keine Ahnung, wer du bist. Ja. Also finde ich ganz, ganz herrlich, diese fränkische Ehrlichkeit. Ja, ja. Der Dominik, der hat einfach überall einen guten Eindruck hinterlässt. Ich neige in solchen Situationen dann immer zu sagen, ich würde mich auch nicht an mich erinnern. Das ist jetzt musst du die Stimmung wieder ganz schön runterziehen. Das ist jetzt wirklich sehr traurig. Wobei, das kann ja auch positiv sein, er fällt nicht negativ auf. Es ist nicht, das ist der Typ, der immer schnarcht und betrunken zur Arbeit kommt. Das wäre aber auch lustig. Dominik, kannst du das mal machen? Betrunken auf Arbeit kommen. Und schnarchen dabei? Ich schnarche erstaunlich selten, ehrlich gesagt. Wir haben vor allen Dingen heute direkt zwei Sponsoren dieser Folge. Dominik, einmal das erzähl mir mehr. Modul 26, nicht wahr? Oh Gott. This podcast is brought to you by Blue Achtung, Apron? Nein, pass auf. Wir haben einen echt geilen Sponsor dieses Mal. Und zwar ist es ein Streaming-Kanal. Und zwar ein Gaming-Streaming-Kanal. Mhm. Und zwar Miss-Noobster, die du finden kannst bei Twitch. Und was streamen die da so? Das ist eine exzellente Frage, Philipp. Vielen Dank, dass du diese Frage stellst. Wenn du guckst auf diese hochgradig professionell gemachte Seite, wirst du merken, dass da ein Wochenplan existiert. Montagabend gibt es Singleplayer, verschiedenstes, wie zum Beispiel jetzt zuletzt Until Dawn oder auch Last of Us. Und unter der Woche und am Wochenende wird oftmals Multiplayer gespielt. Und das ist ein befreundetes Ehepaar. Das klingt jetzt erstmal spießig, aber seid ihr in solchen Kreisen? Die sind eher so cool unterwegs, ja. Im Gegensatz zu mir? Okay. Ja, nein, sag's halt. Also, Ich frage ja nur. Das sind blutjunge, wunderschöne Menschen, die total hip sind. Gott weiß, warum die so früh geheiratet haben, aber wahrscheinlich sind sie erzreligiös. Mega gute Werbung auf jeden Fall. Spätestens jetzt wird dieses Sponsoring. Schreibt ihr damit mal rein. Nein, also wow. Spaß beiseite. Ich kenne die persönlich, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich, wirklich sehenswert und cool gemacht. Twitch TV Miss mit Doppel-S unterstrich Noobster. Und they did good things for us and we do good things for them. Ja, wir können jetzt aber schlecht auf die Line Spaß beiseite anfangen, oder? Mit unserem Podcast. Das widerstrebt mir. Unterhaltung beiseite, Jürgen. Eigentlich wollte ich nämlich gerade noch erzählen, wie viel Spaß ich mit dem Ganzen habe. Und tatsächlich macht es noch viel mehr Spaß, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ey, ich habe mir gestern die Folge so und so angehört und ich habe mich kaputt gelacht. War das denn wirklich so? Und das passiert immer öfter. Und du wünschtest, das wird mal passieren. Nein, tatsächlich passiert es ab und zu. Immer öfter und es kommen sogar schon Mails von Leuten, die ich nicht kenne, also bisher waren hauptsächlich Leute, die ich kenne, aber ich würde mir wünschen, es würde noch viel mehr passieren, also darauf könnte ich, glaube ich, ich würde alles hinwerfen, ich könnte allein davon leben, ich könnte allein von eurem Feedback leben, das musste ich jetzt einfach mal loswerden. Ja, wollen wir uns so aus dem Fenster lehnen und sagen, irgendwie die schönste Mail lesen wir beim nächsten Mal vor? Boah, wenn es sich lohnt, wenn es sich anbietet, ja, ich weiß nicht, ja. Können wir machen? So. Machen wir. Haben wir jetzt nicht speziell vorher irgendwie abgesprochen, aber es kam zum Beispiel eine Mail von einem Herrn aus Berlin, der hat sich sehr gefreut über die Karl-Peters-Folge, hat mir gleich erklärt, dass es da ja ein afrikanisches Viertel gibt, wo es tatsächlich eine Karl-Peters-Straße gibt. Moment, die Karl-Peters-Allee war es, glaube ich, oder? Karl-Peters-Allee. Genau. Ich habe ihm daraufhin erklärt, dass es ein ganz anderer Karl-Peters ist, weil das war eine der Straßen, die, wie wir gelernt haben, umbenannt wurden. Also umgewidmet. Ja, stimmt. Oder? Ja, nee, der Name beibehalten, umgewidmet, du hast vollkommen recht. Es tut mir leid, ich schäme mich. Kein Problem. Ich schäme mich für diese falsche Information. Hast du aus dem Gedächtnis heraus nochmal, was der zweite Karl Peters gemacht hat? Hat der einen Afrika-Bezug? Der zweite, es gab noch einen Astronom oder Astronom, ja. Aber der hat keinen Afrika-Bezug. Nein. Also man hat quasi, die erste Benennung war nach dem Kolonialisierungs-Karl Peters. Und dann hat man die Straße aber logischerweise dort belassen in dem afrikanischen Viertel und hat jetzt einfach einen Astronomen genommen. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich der Astronom war jetzt im Fall Berlin. Das war, glaube ich, in einer anderen Stadt. Ich glaube, da ist es auch nur die Petersallee und nicht die Karl-Peters-Allee. Also da ist es dann einfacher. Aber jetzt dünnes Eis. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich total um Kopf und Kragen gequatscht. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass mich Feedback jeglicher Art sehr freut. Und wenn uns jemand wirklich, wirklich, wirklich etwas Gutes tun will, dann hinterlässt er eine Bewertung bei iTunes. Genau, oder? Am besten eine geschriebene. Am besten eine geschriebene, ja, weil gesprochene funktionieren nicht so gut. Nee, aber du kannst doch auch einfach eine Anzahl an Sternchen klicken. Ich nehme auch Sterne, da bin ich nicht so. Ich freue mich auch über Sterne. Ich lese die nächsten 5 Sterne, lese ich vor, hier. Das ist ein Versprechen, okay. Ja, also nicht den Text dazu, sondern nur die Sterne. Ach so, okay. 5 Sterne. Leute, seid ihr bereit? Wo sind meine Leute da draußen? Seid ihr bereit? Na Logo. Also, passt auf. Jean-François Pilatre de Rossier. Rossier. Gleich die Frage, hat es was mit Schweinen und Prozessen zu tun? Nein. Okay. Die zweite Frage, ist das ein Franzose? Ich finde es jetzt echt gemein, weil jetzt muss ich den Satz wieder von vorne anfangen. Die dritte Frage, wie oft hast du es geübt? Das ist live jetzt tatsächlich das erste Mal. Ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, ob man den jetzt Rossier, er wird hinten raus Z-I-E-R geschrieben und nicht noch ein E hinten ran, was ja dann Rossier wäre. Also ich weiß tatsächlich, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Deshalb versuche ich es einfach nochmal. Jean-François Pilatre de Rossier wird am 30. März 1754 in Metz als dritter Sohn des ehemaligen Soldaten Mathurin und dessen Frau Magdalene geboren. Der neugierige, aufgeschlossene Junge entdeckt im Militärhospital seiner Heimatstadt schon früh sein Interesse für Drogen. Hallo! Also eigentlich für Chemie. Ich vermute mal, es ist ein Übersetzungsfehler. Also ich tippe mal, ich habe deutsche Quellen gefunden, die tatsächlich von Drogen sprechen, aber ich vermute mal, es ging um Drugs, weil er ja im Krankenhaus. Aber naja, im Alter von 18 Jahren zieht es ihn nach Paris, wo er neben dem Studium der Mathematik, Physik und Naturgeschichte als Apotheker arbeitet. Später lehrt er selbst Physik und Chemie an der Akademie in Reims. Sucht euch was aus. Dort fällt er Ludwig dem 18. ins Auge. Ludwig der 18., wie ihr alle wisst, ist der Sonnenkönig. Oh Gott, das war jetzt tatsächlich sogar peinlich. Was nicht? Ja, nein. Oh, ist der 14. ist der Sonnenkönig. Genau. Ludwig der 18. ist der Bruder von Ludwig dem 16. Und der ist zu jener Zeit, wie ihr es sicherlich auch alle wisst, Graf der Provence. Er wird später aber nach dem Sturz Napoleons zum König von Frankreich aufsteigen. Der liebe Obviously. Der liebe Luggi betreibt in Paris ein naturgeschichtliches Kuriositätenkabinett, für das er den jungen Jean-François gewinnen will. Er Danke. Will ausstellen. Ja, endlich sagt einer, nein, als Projektleiter. Wikipedia sagt außerdem, dass er zum Höfling der Gattin des Grafen wird, was ihm den Adelstitel de Rossier einbringt. Also er wurde tatsächlich gar nicht, ich habe euch in die Irre geführt, er wurde nicht als Pilatre de Rossier geboren, sondern den hat er sich verdient. Was ist ein Höfling? Der ist einfach Teil des Hofes. Der ist sehr höflich. Das ist wahrscheinlich nicht richtig. In Paris eröffnet er 1781 sein eigenes Museum, das Musée Technique. Französisch, Technik. Ich habe es in der Kein Schule Problem. Schon gehasst, ja. Und jetzt suche ich mir eine Geschichte raus, wo irgendwie jedes zweite Wort. Weißt du, was wir machen sollten? Ein Podcast über deutsche Geschichte. Ach was? Das ist eine gute Idee, Dominik. Schreib mal ein Konzeptpapier. In diesem Museum widmet er sich hauptsächlich Physikexperimenten und hält ein paar Vorführungen für den Pariser Adel ab. Unter anderem erfindet er außerdem noch, so, er ist ja noch nicht hier ausgelastet, ein Beatmungsgerät. Denn längst hat er die Drogen hinter sich gelassen und sich den Gasen verschrieben. Außerdem ist 1780 in Paris gerade das Beatmen mit Hilfe von Sauerstoff geradezu en vogue. Oho. Atmen ist total in Paris. Atmen ist total großartige Sache, dieses Atmen. Das sollte ich mir outsourcen lassen. Ich lasse jemand anderen für mich atmen. Auch hält er Kontakt zu den Brüdern Montgolfier. Und so kommt es am 19. September 1783, dass der damals 29-jährige Pilatre einen Platz in den Geschichtsbüchern für sich beansprucht. Er hat einen Heißluftballon-Wettfahrt veranstaltet mit ihnen? Nein. Schade. Ich habe jetzt tatsächlich hier schon mal vorformuliert, was ihr eigentlich an dieser Stelle hättet sagen sollen. Montgolfier, das sind doch die mit den Heißluftballonen, oder? Nah dran? Nein. Mist. Haben nur einen Heißluftballon. Also ihr hättet jetzt eigentlich sagen müssen, am 19. September, Jürgen, war der erste Ballonflug nicht erst 4 Wochen später? Oho. Heute hat er wieder seinen Arschlochtag hier, wie uns halt immer eiskalt ans Messer liefert. Okay, sehr also gut. Ich hätte dann geantwortet, richtig, da habt ihr gut aufgepasst. So, also 19. September 1783 hilft unser lieber Pilatre mit, vor dem Versailler Schloss den ersten Flug eines Ballons ohne Sicherungsleinen zu organisieren. Allmächt. Er sitzt aber nicht drin. An Bord sind ein Schaf, eine Ente und ein Hahn. Sie waren seitdem nie wieder gesehen und umrunden seitdem die Erde. Also ich hätte mir gedacht, man hätte noch einen Esel dazu stecken können, dann wäre es eine Band. Sind in Bremen gelandet. Aber überleg mal, du bist so ein armer Bauer mitten auf dem Land, wo nichts ist. Und du sagst, oh, wir haben kein Brot mehr, wir haben nichts zu essen. Und plötzlich kommt aus dem Himmel einfach so ein paar Viecher runtergefallen in so einem Korb. Und du denkst, oh ja, ja, also Abendessen ist gesichert. Ein Wunder. Tatsächlich war das mit den Bauern so ähnlich. Das kommt dann gleich noch. Nicht ganz sie hätten so. Noch eine Flasche Wein und in einem Korb und Kuchen mit schicken Bauern sollen. Die Bauern sind ein bisschen anders drauf. Beim Restaurant am Ende der Galaxis, wo die Kuh an den Tisch kommt und fragt, welches Stück von sich selber der Gast denn gerne hätte. Der König, also wir sind bei Ludwig dem 16., der König ist begeistert und entscheidet spontan, dass bald der erste bemannte Flug stattfinden soll. Ist nicht Ludwig der 18.? Nee, der war damals noch Graf der Provence, habe ich dir vorhin erklärt, ja, Dominik. Okay. Diesmal dachte ich, hätte ich. Diesmal habe nicht ich dich auflaufen lassen, sondern du dich selbst. So, der erste bemannte Flug soll auch stattfinden. Und wen steckt man für so einen Flug in den Korb? Ein Kind, das ist nicht so schwer. Gute Idee. Und die sind billig. Aus dem Waisenhaus gibt's die in Dutzend günstiger. Holen Sie jetzt Ihre Waisenknaben. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Sie kommen besser in die Ecken zu putzen als Sie. Sie haben schon einen krummen Rücken und eine schlimme Vergangenheit. Sie können also mit Ihnen machen, was Sie wollen. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Mir gefällt, wie du denkst. Nicht. Doch, ist eine gute Idee. Nee, Ludwig hat nicht so viel Weitblick. Der hat sich für Strafgefangene entschieden. Ah, ja. Zwei okay. Strafgefangene. Ich bin frei! Also, weißt du was? Das ist eine gänzlich unamerikanisch, weil er glaubt nicht an das Projekt, habe ich das Gefühl. Ja, komisch, er ist auch Franzose. Ich frage mich gerade auch, wie so unamerikanisch. Ja, es ist natürlich unamerikanisch. Aber wir sind ja noch nicht bei dem Flug, denn Pilatre ist damit nicht einverstanden. Ja? Moment, muss es eigentlich nicht heißen, bei der Fahrt? Bei der Fahrt. Oder ist es ein Flug? Hat irgendwer Flug gesagt? Niemand hat Flug gesagt. Kein Mensch hatte die Absicht, Flug zu sagen. Du hast vollkommen recht, bei der Fahrt. Ja, ja, nee, ich wusste jetzt wirklich nicht, ab wann sagt man fahren und wann fliegen. Oh Gott, wie halt drauf rumreitet. Halt, ich hab nein, drauf der Klugscheißer-Podcast mit Jürgen und Philipp. Nein, tatsächlich gibt es echt nichts Schlimmeres als diese Ballonfahrer-Clique, weil die, das ist so ein mit ihren Ritualen und danach müssen alle getauft werden und dann muss man sich diesen dummen Namen merken und so. Das ist so behindert. Sorry, jetzt ist es raus. Okay, jetzt haben wir auch endlich die Kontroverse, über die wir bekannt werden. Ballonfahrer. Ja, Ballonfahrer. Ich meine, wird jetzt massiv auf die Barrikaden gehen. Ja, du kannst nicht einfach in so einen Ballon steigen und mit dem Ding ein bisschen in der Gegend rumfliegen. Nein, das funktioniert nicht. Du musst dich da komplett drauf einlassen und du wirst in einen kuriosen Bund aufgenommen, ob du willst oder nicht. Das ist. Du musst dann auch so ein Eid schwören und du kriegst so ein Brandmal irgendwo auf die Hand und. So ähnlich, genau. So das gibt den geheimen Ballonfahrergruß und überhaupt. Ich wäre so gerne mal dabei, wenn, habt ihr euch mal mit der Geschichte von Scientology, also nicht der Geschichte historisch, sondern den Glaubensgrundsätzen von Scientology auseinandergesetzt? Wenn du halt nur am Rande die letzten Zirkel erreichst, dann wird dir halt die große Wahrheit gesagt. Und also ich weiß die nicht auswendig, aber die ist hilarious. Und ich wäre echt gerne dabei, mal in dem Moment, wie jemand diese Story zum ersten Mal hört und das dann eine neue Lebenswirklichkeit sein muss. Ach, ist die Public Knowledge. Die, naja, es haben halt Aussteiger, haben es halt kundgetan. Und es ist also, das fliegende Spaghetti-Monster ist harmlos dagegen. Aber es ist ungefähr so dann, am Ende kommt raus, es ist 42, so. So in dem, von dem Kaliber halt. Nein, nein, so. Es ist von dem so Kaliber eher das fliegende Spaghetti-Monster. Okay. Und da wäre ich echt mal gerne dabei, so, gotta be kidding me. Du verarschst mich doch. Echt jetzt? Nein, jetzt komm, sag die richtige Geschichte. Das ist die richtige Geschichte. Du meinst, wenn du Leuten so ins Auge sehen kannst, wenn sie innerlich zerbrechen? Der Philipp guckt mich gerade an, als wenn er weiß, so ein toller Typ wäre. Du guckst nein, mich böse. Nein, nein. Ich versuche hier zur Tür rauszuschauen, ob da jemand vorbeiläuft. Ich musste gerade auch da hingucken, weil es ist nämlich schön, wir sitzen hier quasi in so einem Schaufenster und das ist ja ein bisschen auch, wie Scientology arbeitet. Ne? Die sind ja dann in so großen amerikanischen Städten und haben dann so also ein Gebäude, wo sie dann Leute quasi so vom Fenster raus auf der Straße bekehren. Ich war in der Tat in London bei einem Scientology-Laden. Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, aber Schulausflug damals und da sind wir freiwillig reingegangen. Den Prospekt habe ich mir leider nicht aufgehoben. Großartig. Großartig. Bitte fahren Sie fort. Bitte fahren Sie fort. Ja, da fahren, nicht fliegen. Genau. Also, Pilatre ist nicht damit einverstanden, dass man einfach zwei Häftlinge in diesen Korb steckt. Also sucht er sich ein paar Adlige, die mit ihm zusammen den König überzeugen, dass der erste Mensch in einem Ballon doch jemand sein müsse, der einen gewissen Stand hat. Also gibt Ludwig sein Einverständnis, dass Pilatre und der Marquis d'Arlande diese Ehre zuteil werden soll. François d'Arlande, nur so ganz nebenbei, war ein Jahr vorher beim Experimentieren mit dem ersten Fallschirm beinahe draufgegangen. Und tatsächlich gilt 1783, also das Jahr, in dem wir uns gerade befinden, auch als das Geburtsjahr des modernen Fallschirmsprungs. Hast du da noch Background-Informationen, wie man sowas testet? Es gibt tatsächlich noch so einen Typen, der hat, das war dann später, der hat nicht den Fallschirm erfunden, aber der hat so einen Fallschirmanzug erfunden. Das waren wilde Stofflappen, die irgendwie hinten aus seinem Anzug irgendwie rauskamen und der war überzeugt davon, dass es funktioniert, hat Presse und alle möglichen eingeladen, ist auf den Eiffelturm geklettert, ist runtergesprungen und ist gestorben. Und da gibt es ein Video davon. Soll ich dir was sagen? Also das ist, jetzt kommt ein bisschen behind the scenes und zwar nehmen wir heute erstmal ein Ach auf und später noch eine A-Folge und das wäre tatsächlich die Figur, die ich eigentlich für A nehmen wollte. Jetzt, wenn ich noch seinen Namen parat hätte, aber ich habe mich in letzter Minute tatsächlich noch für eine andere Figur entschieden. Was für ein Glück. Am 15. Oktober 1783 ist es dann soweit. Pilatre und d'Arlande sind die ersten historisch belegten Menschen, die mit einem Fluggerät, in dem Fall der Montgolfiere, da haben wir jetzt wieder das Problem mit dem E hinten. Ich weiß nicht, ob es stumm ist oder nicht. In dem Fall mit einer Montgolfiere in den Himmel aufsteigen. Zwar nur in einer Höhe von 26 Metern und an Seilen gesichert, doch wird an jenem Tag in Frankreich die bemannte Luftfahrt begründet. In einem Ballon, der im Prinzip nur aus farbiger Tapete besteht. Und zu einer Zeit, als man noch glaubt, dass allein der Rauch für den Auftrieb verantwortlich sei. Moment, der Rauch vom Feuer? Genau. Die haben früher da hauptsächlich irgendwie Stroh, glaube ich, irgendwie verbrannt. Und okay. Dementsprechend waren die Flüge auch relativ kurz. Ich wollte gerade sagen, wie ist es denn? Normalerweise ist es ja so, dass man so ein gewisses Volumen von so einem Ballon ja erstmal füllt am Boden. Und dann fängt ihr irgendwann an abzuheben. Genau. Hatten die überhaupt irgendeinen mobilen Brenner oder ähnliches dabei? Oder haben die gesagt, wir schüren einmal an wie verrückt, dass das Ding richtig voll ist, leinenlos, hoch das Ding und nach einer Zeit kommt es wieder runter. Also soweit ich das weiß, haben die schon unterwegs nachgelegt quasi. Ah, ja. Also die hatten schon irgendwie eine Brennvorrichtung, aber wie gesagt, die Flüge waren relativ kurz, weil da war immer recht schnell dann irgendwie alles verheizt. Ja. Man hat dann ja was gebraucht, was wenig Brennwert eigentlich hat, aber viel mehr raucht. Und das hat natürlich dann nur so halb funktioniert. Ist das, warum das Klischee darauf beruht, so der rauchende Franzose in den Schwarz-Weiß-Filmen, dass die immer ganz viel rauchen müssen, wenn doch der Rauch dafür zuständig ist, dass die Dinger aufsteigen und immer weiter nach oben gehen. Also müssen die an Bord aber die ganze Zeit quarzen wie die Verrückten. Ich glaube, du bist einer sehr großen Sache auf der Spur. Die Antwort ist einfach nein. Rund 4 Wochen später hauen Pilatre und sein Kompagnon gleich noch einen Rekord raus. Mit der ersten Freiballonfahrt der Menschheitsgeschichte. Also erst waren sie noch an Sicherheitsleinen und jetzt dann Leinen los und ab dafür. Am 21. November legen sie in 25 Minuten den 10 Kilometer langen Weg vom Garten des Schlosses La Muette in Passy, heute Paris, bis über die Seine hinweg in ein anderes unaussprechliches Stück Frankreich zurück. Wow, 10 Kilometer. In 25 Minuten. Wow. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ist Passy in Paris aufgegangen oder hieß Paris früher anders? Nee, das ist in Paris auf. Ist ein Teil, der jetzt heute zu Paris gehört. Die beiden gewinnen damit knapp das Rennen gegen die Charlière, die ihren ersten Jungfernflug oder die ihren Jungfernflug nur 10 Tage später erfolgreich absolviert. Also, es war ein knappes Wettrennen. Und zu dieser Charlière habe ich auch noch eine kurze Geschichte. Die Entwicklung war eigentlich eine Auftragsproduktion, angeregt von der Akademie der Wissenschaft, weil die nicht so lange auf die Montgolfiere warten wollten. Also die wurden ungeduldig und haben sich an Jacques-Alexandre César Charles gewandt, der sollte einen Konkurrenzballon bauen. Der gute Jacques aber glaubte fälschlicherweise, dass die Brüder Montgolfier nicht heiße, sondern brennbare Luft als Auftriebsmittel nutzen würden. Und so führt er seinen Heißluftballon-Rip-Off mit Wasserstoff statt mit Luft. Das ist aber ziemlich gefährlich, würde ich behaupten. Ja, aber ist ja eigentlich nicht doof, weil sozusagen die bleibt ja oben. Genau, ich meine, Wasserstoff ist nicht viel anzünden, leichter. Aber es ist, ja, aber im Flammbar. Das hat ja auch Zeppeline funktioniert. Ach. Ja. Genau. Und wir wissen ja, was mit der Hindenburg passiert ist. Ja, super ausgegangen. Ja gut, ich sag mal, na eigentlich, naja, das ist dann die Frage, nimmst du Helium oder Wasserstoff? Und das ist eine sehr gute Überlegung, denn es gibt eines der Gase ist brennbar und das andere nicht. Genau. Und eines hat aber auch mehr Auftrieb und das andere nicht. Und eines kriegt man in Deutschland auch im Zweiten Weltkrieg noch. Ich hab gerade ein bisschen Angst. So, eins nach dem anderen. Der unbemannte Jungfernflug des Gasballons endet nach 45 Minuten bei Gonesse, wo das Teufelsding von aufgebrachten Bauern mit Spaten und Mistgabeln in Empfang genommen wird. Bringt es um! Es fliegt durch die Luft! Nein, es fährt! Bringt ihn um! So würde ich mir das gerne vorstellen, tatsächlich, ja. Aber das, genau, um die Geschichte mit den Bauern zu Ende zu bringen, genau. Das Ende vom Lied war, dieser Charles ist mit der bemannten Freifahrt zwar 10 Tage zu spät dran, kann mit seinem Gefährt und einem Co-Piloten in 2 Stunden aber rund 36 Kilometer zurücklegen. Wow. Also er ist deutlich, deutlich länger unterwegs. It's und a new record. Nach der Landung steigt er sogar nochmal alleine auf, um sich zumindest den Titel erster Alleinfahrer in einem Ballon für die Ewigkeit zu sichern. So einen ganz kleinen Hopper. Zu zwei Zentimeter. Aber zurück zu unserem tollkühnen Pionier Jean-François. Der entwickelt nun sein eigenes Fluggerät, in dem er quasi das Beste aus zwei Welten zusammenbringt. Eine Kombination aus Heißluft- und Wasserstoffballon. Ich nehme einen Wasserstoffballon und zünde ihn an. Und ich sagte vorhin ja bereits, unser fliegender Franzmann hat ein Faible für Gase. So. Ich glaube aber tatsächlich, dass man diesen Wasserstoffballon, der muss ja auch irgendwie auf Temperatur gehalten werden. Also das funktioniert, glaube ich, nicht komplett ohne Feuer. Also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich gehe mal davon aus. Ich glaube, es ist alles eine Frage von, wie groß ist die Transportlast, die du transportieren musst und wie groß ist die Menge an Gas, die du da reinstopfst? Ja, also allein für das Gas, für die Charlière mussten sie irgendwie 3 Tage lang, irgendwie, die haben das irgendwie, ich frage mich nicht, wie das Verfahren genau ist, aber irgendwie aus Eisenspänen gewonnen und dann mussten sie irgendwie 3 Tage lang irgendwie Eisenspäne bearbeiten, um irgendwie Gas in ausreichender Menge für diesen Ballon aber zu haben. Kurzes Zwischenfazit, wir sind uns einig, dass das verdammt schnell südwärts gehen kann. Ja. Ja? Zu Wasserstoff oder überhaupt allgemein. Bemannte? Wir glauben nicht, dass der Mann alt geworden ist, oder? Wie der Dominik jetzt halt wirklich versucht, das wieder zu retten, das wieder rauszureißen. Spoiler! Sehr gut, das gefällt mir. Der Wasserstoff ist in extra Kammern in der Ballonhülle untergebracht und sorgt dafür, dass die Hitze besser gespeichert wird. Dadurch sinkt der Energiebedarf und die mögliche Flugzeit verlängert sich dramatisch. Das ist gar nicht mehr schlecht. Das ist, ich finde das ein wahnsinnig ausgeklügeltes System, wenn du überlegst, dass die innerhalb weniger Jahre drauf gekommen sind, dass nicht der Rauch das zum Fliegen bringt und dass, wenn du eine Isolationsschicht aus Gas in diesen Ballon einbringst, das noch viel besser funktioniert. Also finde ich bemerkenswert. Für einen kurzen Moment dachte ich echt, dass du sagst, wenn du bedenkst, dass es Franzosen sind. Psst. Hey, die hatten einfach das große Problem, die hatten noch kein Yps mit dem Super-UFO. Das stimmt, das war, glaube ich, ihr größtes Problem zu dieser Zeit. Urzeitkrebs. Ich muss jetzt an Urzeitkrebs. Yps, das ist, löst bei mir sofort so einen Mechanismus aus. Dann ist mein Kopf, ich muss denken an Urzeitkrebse. Und warum verrecken die immer? Ich habe dir die Neuauflage damals, unterdessen gibt es ja die dritte Neuauflage, weil dann wirklich nach 20 Jahren oder so kam mal wieder eine neue Edition. Und Jürgen und ich waren ganz aufgeregt. Ich kann dir ganz genau sagen, wo die liegt und sie ist noch original verschweißt, in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal mehr wert ist als die 3,50 oder was sie gekostet hat. So, gefährliches Halbwissen. Yps geht zurück auf ein französisches kommunistisches Magazin. Ach, Schmarrn. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Ich bin ja nächste Woche am Gardasee und habe ich euch schon erwähnt, dass eine der Deals, die ich mit meiner Frau abgeschlossen habe, weshalb wir wieder zum Gardasee fahren, ist, dass wir eine linke Kommune besuchen werden. Was zur Hölle? Da gibt es leckeren Wein offensichtlich. Und Kokosnüsse. Wir nehmen keine Hosen mit. Der tolle Jan hat gemeint, Dominik, da musst du hin. Und wenn der Jan das sagt, dann mache ich das. Okay. Shoutout to Jan. Wer auch immer Jan ist, schöne Grüße. Also, wir sind bei dem gesunkenen Energiebedarf und der erhöhten Flugzeit. Und um das zu beweisen, bricht Pilatre am 15. Juni 1785 in seiner Rossiere getauften Ballonentwicklung von Boulogne-sur-Mer in Richtung Großbritannien auf. Er will es jetzt also wirklich wissen. Holla! Nach nur 5 Kilometern dreht der Wind und treibt das Du zurück in Richtung Ufer. Er hat einen Beifahrer. Den habe ich euch jetzt vorenthalten. Den Pierre Romain. Also ja, ist ein neuer Beifahrer. Aber lieber zurück zum Ufer als irgendwie raus in den Atlantik und tschüss. Ja, am Ufer stehen auch die ganzen Leute, die sie noch so weggewunken haben und die kriegen jetzt dann doch ein ganz schönes Spektakel geboten, denn es zeigt sich, dass tatsächlich Wasserstoff in Kombination mit einer offenen Flamme jetzt nicht die beste von Pilatres Ideen gewesen war. In 900 Metern Höhe entzündet sich das hochentflammbare Gas und auch die Ballonhülle fängt Feuer. Die Gondel stürzt in die Tiefe und Pilatre de Rossier in den Tod. Oh je. Das heißt, der Fallschirm war nicht an Bord. Der Fallschirm war bis dato wohl noch nicht wirklich sehen, Ralf. Sehr gut. Der Tommy, wie wir uns langsam einschwingen. Wobei da die Frage auch wäre, was tust du mit dem Fallschirm in dem Moment noch? Also ich glaube, auf 900 Metern ist halt echt schwer. Weil der, glaube ich, löst gar nichts auf 900 Meter. Ne, 900 geht schon. Überleg mal so ein Basejump, wie niedrig die sind. Ja, aber das ist ja das ist eine ganz andere modern, Technologie als das, was klar. Die damals hatten. Ich glaube, dass sie die damals auch nicht in dem Rucksack hatten und der sich so groß entfalten mussten. Ich glaube, die hatten den dann, wenn dann, einfach so da rumliegen. Der hätte sich dann wahrscheinlich schon irgendwie... Egal, sie hatten keinen mit. 900 Meter, Sturz, beide tot. Damit begründen die beiden einen weiteren, wenn gleich deutlich traurigeren Rekord. Sie sind die ersten Toten der Luftfahrtgeschichte. Moment, aber würden da nicht auch irgendwie Leute reinzählen, die... Die von einer Klippe gesprungen sind? Nein. Naja, anders. Mit einem Fluggerät von der Klippe gesprungen sind, mit das Ding fliegt. Naja, also da kann man natürlich jetzt diskutieren. Es gab auch früher Leute, die mit großen Schirmen irgendwie runtergesprungen sind. Kann ich dir jetzt nicht sagen, ob die es alle überlebt haben. Tatsächlich sind das die verbrieften ersten beiden Toten der Luftfahrtgeschichte, die unter Zeugen, vielen Zeugen, vielen traumatisierten Zeugen. Ich glaube, einer hat sogar, also der Mitfahrer, glaube ich, der hat sogar noch, den haben sie noch aus dem Wasser gefischt und der hat dann noch irgendwie ein paar Atemzüge gemacht. Ist halt echt bitter, dass die halt wirklich noch umgekehrt sind. Und noch. Das ist eins, also ich meine, wir haben ja alle viel zu viel gesehen in unserem Leben, dass wir zu großen Teilen im Internet verbracht haben. Und nachdem ich neulich schon erzählt habe, dass eins der Dinge, die ich aus meinem Kopf nicht mehr rauskriege, dieser Inder, der an die Stromleitung fast war, ist das Zweite, ist was tatsächlich viele Menschen auch im TV gesehen haben, ist die Challenger-Katastrophe. Weil die Challenger ist ja explodiert im Orbit oben und da war die ganze Familie da. Die haben halt die Kameras auf die Familienmitglieder gerichtet und dann auf einmal macht's halt und das war's. Ja, das war ja auch medial sehr groß, weil sie doch diese Lehrerin mit ins All geschossen haben und dann alle Schulkinder da zugeguckt haben mit einem, hey, eine von uns fliegt mit und Ihr seht schon, ihr schwingt euch thematisch echt gut auf das Thema heute ein. Das ist gut. Weil und da, ich meine, da war bestimmt, das war bestimmt auch ganz großartig. Du stehst an den Klippen mit deinem Sohn und dann geht so sie, Papa, Papa, Papa, sie drehen um. Warum kommen sie nicht zurück? Wollen sie noch mal winken? Warum brennt's da, Papa? Ich glaube, wir gehen jetzt mal. Genau, so ungefähr stelle ich mir das vor. Der Rozziere aber, also der Bauer des Ballons, sind trotzdem noch einige Rekorde vorbestimmt, wenn auch erst, nachdem der hochbrennbare Wasserstoff durch das nicht brennbare Helium ersetzt wurde. Bislang sind in einem solchen Gefährt 3 bemannte Weltumrundungen gelungen, die schnellste davon in nur 11,5 Tagen. Wow! Ey, wenn du mit so einem Ding ordentlich hochfliegst und dann in diese Jetstreams kommst, dann bist du ratzfatz einmal aber um. Das ist ungefähr, also vom Hightech-Level kann man sich gar nicht hoch genug vorstellen. Also ich habe mir das mal angeschaut, das ist ja wirklich extrem, das hat mit so einem Heißluftballon halt gar nichts mehr zu tun. Du hast es ja bei Baumgartner gesehen, mit was der da in die Atmosphäre geht. Das war im Grunde auch ein Heißluftballon. So. Es gibt ein ganz tolles Zeppelin-Museum, das sieht man auch innen, so dieses ganze... Braucht gar nicht viel Platz, kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist tatsächlich wirklich riesig. Also da siehst du so Ausschnitte vom Innenleben dieses Zeppelins und auch noch so die Sachen, sowas wie Serviertablett der Zeppelin-Gesellschaft. Ich entschuldige mich vorher für den Witz, aber haben Sie auch LEDs da? Den kapiere ich nicht. Okay, ist gut. Schreib mir. Vergesst es einfach. Ich fasse das jetzt alles nochmal kurz zusammen. Die Montgolfier-Brüder bauen einen Heißluftballon. Weil das aber zu langsam vorangeht und jemand beim Nachbauen nicht richtig aufpasst, baut ein anderer Franzose einen Gasballon. Der Kerl, der zuerst mit dem Heißluftballon fliegt, bringt beides zusammen in einen Gasluftballon. Und damit kann man in 80 Tagen ungefähr 7-mal um die Welt fliegen. Alles klar soweit? Jules Verne ist mega inspiriert. Aber hallo. Das wäre jetzt aber natürlich, wir haben jetzt noch nicht mal 40 Minuten. Pah! Das wäre jetzt viel zu wenig. Gehst du auf Jules Verne noch ein? Nein. Gehst du auf diese 80 Tage noch ein? Nein. Dann gehe ich drauf ein. Mach doch. Es gibt ein tolles Computerspiel, das heißt 80 Days. Das ist im Wesentlichen ein interaktiver Roman. Also es ist auch sehr spartanisch, sage ich jetzt mal. Das ist also eher wie so ein interaktives Buch gehalten. Ist so aus welchem Jahr ungefähr? Das ist erstaunlich aktuell. Das ist ein Indie-Spiel. Mhm. Und das basiert lose auf dem Jules Verne-Roman in 80 Tagen um die Welt. Und zwar ist es so, dass du spielst den Butler eines exzentrischen englischen Adelmannes. Geil. Und der hat, awesome. Wenn du tippst immer nur ein Ja, Sir und Okay, Sir. Das ist das ganze Spiel. Genau. Wenn du wieder Worte gibst, wirst du aus dem Zeppelin geworfen. Auf jeden Fall, die Story ist im Prinzip, dass du einmal um die Welt rum musst in 80 Spieltagen. Und du hast halt die ganze Welt im Prinzip als Alternativen. Du kannst ja halt aussuchen, ob du jetzt mit dem Zug nach Russland fährst und dann mit dem Kleinflugzeug halt weiterfliegst von da. Und das ist halt so eine interaktive Story. Und warum muss der Butler um die Welt? Ja, die fahren halt zu zweit. Der organisiert aus halt der dessen Perspektive wird die Story erzählt. Nein, der muss es umsetzen. Also der Adelsmann ist nur am Anfang, der gibt dir das Budget fürs Spiel und möchte chauffiert werden und gibt dann irgendwelche Kommentare aus dem Off. Das wirkt mir recht konstruiert. Und es ist echt ein super schönes Spiel. Auch sehr schön geschrieben und du hast halt einen unglaublichen Wiederspielwert, weil du halt wirklich sämtliche Linien gehen kannst über sämtliche Länder und schauen musst, dass dir das Geld nicht ausgeht, dass du halt nicht irgendwo gestoppt wirst, auf den einen oder anderen Grund. Wirklich, es ist aber auch nicht so, dass du sozusagen, dass es nur eine Linie gibt, die wirklich funktioniert. Unzählige Wege, die funktionieren. Ah ja. Sehr schönes Spiel. So. Klingt, als wäre es was für mich. Danke für den Tipp. Philipp, ich glaube, das wäre was für dich. Cool. Probier das doch mal aus. Ja. Ich muss ja zugeben, dass ich nicht mehr spiele. Seit ich podcaste, spiele ich nicht mehr. Ja, unser Donnerstag ist jetzt... es bleibt einfach keine Zeit mehr. Zwei Dinge sprechen jetzt gegen Zocken. Erstens, die Xbox kackt ab gegen die PlayStation 4, wo wir immer hier Xbox-Jünger waren. Warum genau spricht das gegen Zocken? Ja, weil wir beide ja Xbox spielen. Ach so. Zu zweit miteinander. Sprich gegen Zusammenzocken. Das ist vollkommen recht. Und jetzt machen wir Donnerstags, wo ich Auslauf habe, immer Podcast. Du hast Auslauf. Das klingt nicht schön. So, können wir nochmal zurück hier, bitte? Ich habe noch... nicht, dass wir hier morgen noch sitzen. Ja. Yeah. Runde 2. Es ist überschrieben mit, weil es so schön dazu passt. Der kalifornische Lastwagenfahrer Larry Walters, siehst du, mit englischen Namen tue ich mich viel leichter, bindet am 2. September 1982 42 mit Helium gefüllte Ballons an seinen Gartenstuhl. Er hat ein paar Snacks, ein CB-Funkgerät, ein Luftgewehr und ein Sixpack Bier an Bord. Ich habe jetzt im Laufe dieser Folge schon zweimal gesagt, das klingt extrem unamerikanisch. Jetzt, now's the time to say, that's very American. Wollte ich gerade sagen, also das klingt ja wohl mega amerikanisch. Aber dass er nur ein Luftgewehr dabei hatte, das ist vielleicht der unamerikanische Teil. Genau. Keine Schrotflinte. Ja, das lässt er wahrscheinlich seinen Säugling abschießen. Eigentlich will er nur für eine Weile über seinem Garten schweben. Natürlich. Aber er unterschätzt die Auftriebskraft seines Gefährts. Papa, Papa, wo gehst du hin? Ich fahre! Nachdem in der geplanten Reiseflughöhe von rund 100 Metern, und das finde ich schon also echt mutig von ihm, einfach so mal über seinen Garten, reißt dann eine Sicherungsleine und er steigt unkontrolliert in den Himmel auf. Tschüss, Papa! Die Durchquerung des Luftraums über dem Los Angeleser Flughafen sollte ihm später noch richtig Ärger einhandeln. Immerhin kann er aber mit seinem Funkgerät einen Notruf absetzen. Du kriegst ja schon mega, ich meine, das ist länger her, aber du kriegst ja schon mega Ärger, wenn du annähernd im Flugbereich des Nürnberger Flughafens mit einer Drohne bist. Ja. Mit so einem Riesenteil im Los Angeles Flughafengebiet. Ich finde aber, der ist super ausgerüstet hier. Ja. Ein Funkgerät, was zu essen, was zu trinken. Finde ich gut. Also, Breaker, 1-2-1-2 Breaker. Ich bin unterwegs in einem Gartenstuhl. Ich fliege über den Lufthafen. Der Korridor müsste freigegeben werden. Breaker 1-2-1-2. Das wäre halt echt geil, wenn es Aufnahmen aus dem Tower gäbe, aus der Zeit. So. Er unterhält sich eine Weile mit der Leitstelle, bis die den vollkommen verängstigten Larry dazu überreden kann, sein mitgebrachtes Luftgewehr auch tatsächlich zu benutzen. Vor allem, weißt du, was ich super fände? Das wäre eigentlich so ein nackte Kanone-Gag, wenn der Typ dann am Radar auch einfach so einen kleinen Gartenstuhl auf dem Radar zieht. Ist das, wo ist das mit dem, der am Radar immer schielt? War das nicht auch so ein ähnlicher Gag? Wir haben Clearance. Nee, ach nee, das ist ja das mit Marmelade dann auf dem Radar. Ja, nee, das meinte ich. Ja, egal. So, der schielt aber auch. Der schielt auch. Ich glaube schon. Ja. Okay. In knapp 5000 Metern Höhe also und mit reichlich vollen Hosen fängt Larry an, auf seine Ballons zu schießen. Es funktioniert. Sein Sinkflug beginnt und endet leider gut 2 Meter über dem Boden, verheddert in einer Stromleitung. Ein 20-minütiger Blackout in Long Beach ist die Folge. Alter. Lawnchair Larry, so sein neuer Spitzname, hat quasi aus Versehen alle bis dato bestehenden Rekorde im sogenannten Cluster Balloon Flight pulverisiert. Ist geil, dass es eine eigene Disziplin gibt. Jedoch wird sein Rekord nie offiziell anerkannt, weil er ohne Höhenmesser unterwegs gewesen war. Immerhin gewinnt er den 1982er Darwin Award und eine 1500 US-Dollar Geldstrafe. Aber er ist wirklich gestorben? Nein. Aber wieso kann man denn, ich dachte, der Darwin Award ist an den Tod gekoppelt. Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Ist das zwingend so? Naja, offensichtlich nicht, wenn er es gewonnen hat und nicht tot ist. Kriegst du denn nicht auch für wirklich, wirklich, wirklich dumme Dinge? So, let's find out. So im Wohnmobil. Challenge accepted. Im Wohnmobil aufstehen und Kaffee kochen, während dein Tempomat läuft und so, solche Dinge. Ich dachte immer, dass der Darwin Award auf den Tod gemünzt ist. Wir checken das mal jetzt, wo du sagst, tatsächlich. Kommt aber, doch der also, Pastor, Meine Quellen sagen mir, er hat danach noch eine 1500 Dollar Geldstrafe bekommen. Das wäre reichlich Quatsch, wenn er die posthum bekommen würde. Für meine A-Folge auch zwei verschiedene Quellen sagen zwei verschiedene Sachen für den gleichen Monat im gleichen Jahr. Ich habe mich für die spektakuläre von beiden Fakten entschieden. Ja, das muss ich leider auch zugeben, das passiert mir dauernd. Ja. So, ich muss mich echt immer für die bessere Story und nicht unbedingt für die wahre Geschichte entscheiden. Aber pst, verratet's keinem. Kommt der Pastor noch? Verratet's keinem. Es kommt der Pastor noch. Welcher Pastor? Der Pastor, der Fliegende. Der fliegende Pastor, nein. Okay. Ich krieg's nicht komplett hin, aber um Werbung für seine Gemeinde zu machen, hat das wohl ein Pastor in, frag mich, ich glaube ein südamerikanisches Land war's, hat das auch gemacht und der kam wohl nicht wieder zurück. Ja, es ist Wahnsinn, dass das verschollen wirklich, dabei. Das ist wirklich, also da gibt's wirklich eine Disziplin dazu, ja, und es gab auch tatsächlich, es fand wohl nur einmal statt, es gab tatsächlich auch Rennen in dieser Disziplin, im Cluster Balloon Flight. Die haben dann teilweise auch Bürostühle und sonst was da irgendwie drangehängt. Das ist komplett absurd. Der aktuelle Anwärter auf den Höhenrekord in dieser Disziplin heißt Joe Barbera. Der steigt im Jahr 2013 auf respektable 6460 Meter Höhe auf. Das ist nicht dein Ernst. Ebenfalls in einem Gartenstuhl. 6000? Das ist ja was hier. Das ist komplett absurd. Die ISS ist nicht eigentlich viel weiter oben, ja? Naja, ein bisschen vielleicht, aber. Naja, ein bisschen noch. Gefühlt. Sein Rekordversuch wird laut Wikipedia noch untersucht. Aktuellere Angaben konnte ich dazu leider nicht finden. Also ich weiß nicht hundertprozentig, ob er jetzt wirklich der Rekordhalter ist. Aber ich habe einen Artikel, den verlinke ich dann auch. Da geht es um die 5 größten Lawn-Chair-Ballonist-Flights. Papa, Papa, warum machst du so viel Luftballons auf meinem Stuhl fest? Habe ich Geburtstag? Da, ich meine, der Filmtipp an der Stelle, der ist fast schon obligatorisch. Ab. Es gibt aber noch einen zweiten und den, glaube ich, würde ich mir auch anschauen. Der ist Danny Deckchair. So, wo es wirklich um einen geht, der dann in so einem Liegestuhl mit Ballons irgendwo hinfliegt. Warum auch der Name ist programmiert. Aus dem Jahr 2003, 6,8 auf IMDb. Ich glaube, wir müssen langsam echt so mal, das mache ich, glaube ich, mal, ich trage mal diese ganzen Filmtipps zusammen. Wir haben von jeder Folge bis jetzt einen Filmtipp gehabt, fast, glaube ich. Ja, fast. Aber das sollte man echt mal sammeln. Vor allem, das sind auch, also rein der Wertung nach, gar nicht mal schäbige dabei. Ich glaube, der von Karl Peters war noch der schlechteste. Und der war immerhin mit Hans Albers. Immer noch ein Fan von Pesthauch des Todes. Pesthauch des Todes. Den deutsche ich unbedingt Titel, mal ey. Mm. So, wir springen noch mal kurz etwas in der Zeit zurück ins Jahr 1896. Gotta go back. Ich will euch jetzt nicht mit der ganzen Lebensgeschichte der Londonerin Bridget Driscoll langweilen, dafür aber umso mehr mit ihrer Ablebensgeschichte. Es ist... Diese ganze Empathiegeschichte müssen wir echt nochmal üben, ja? Sorry, aber Tote funktionieren halt einfach am besten. So, ich sehe ja, auf was ihr anspringt, ja. Es ist ja nicht so, als ob ich mir das ausdenke und ihr dann irgendwie. Es ist ja, ich reagiere ja. Nagade war schon in Ordnung, aber sind wir mal ehrlich. Nagade mit Kokosnüssen waren okay, aber als dann auch noch Morde und sonst was ins Spiel kam, dann ging es richtig rund. Hm. Jürgens Comedy-Beratung. Also als erstes müsst ihr mal gucken, Tote gehen immer, Nackte sind meistens auch okay. Genau. Und keine Kinder, viele Gartenstühle sind auch, kann man auch nicht falsch liegen mit. Wo war ich? Am du 17. August. Uns nicht langweilen mit der Lebensgeschichte. Ja, genau. Am 17. August, als die 44-jährige Bridget mit ihrer 16-jährigen Tochter May und einer Freundin durch die Stadt flaniert. Sie sind gerade auf dem Weg zu einer Tanzveranstaltung der katholischen League of the Cross. Als sie die Straße vor dem Crystal Palace überqueren, nähert sich ein Roger Benz. Was ist ein Roger Benz? Oder ein Roger Benz. Ich weiß nicht, ob das ein französisches, also ein Auto. Ich weiß nicht, ob das ein, das ist eine zwei Firmen, die zusammen ein Auto gebaut haben. Okay. Eine von Benz, wo dann später Mercedes-Benz draus geworden ist. Hm. Und das andere heißt vermutlich Roger. Aus dem Auto stieg ein seltsamer Mann und überreichte den beiden Ballons und mehr Ballons und mehr Ballons und mehr Ballons und sie flogen davon. Ich glaube, dass man zu der Zeit gar nicht so richtig aus dem Auto aussteigen musste. Ich glaube, da waren nicht so arg viele. Es war mehr so ein Stuhl auf so einem Brett. So, oder? Ja, aber da kann keine Luftballon sein. Es ist eines von nur einer Handvoll Automobilen, die in der Zeit durch London holpern. Die Passantin Florence Ashmore wird die Geschwindigkeit des Wagens später als Zitat, rücksichtsloses Tempo fast wie ein Feuerwehrwagen beschreiben. Oho. Tatsächlich ist der Wagen mit halsbrecherischen 6,5 Kilometern pro Stunde unterwegs. Am Steuer sitzt Arthur James Edsall, der seiner Begleitung Alice Sterling und Alan Standing just die Vorzüge des Automobils zu demonstrieren versucht. Kurzer Einwurf, es gibt ein sehr großartiges Anklageschreiben an eine Person, verbunden mit einem Bußgeld, in dem steht, dass die Person so rücksichtsvoll und schnell gefahren sei, dass im örtlichen Wirtshaus die Gardinen geflattert hätten. Und es ist kein anständiges Fahren. Kein anständiges Fahren. Sie sind unanständig gefahren, mein lieber Herr. Ja, aber wie schön auch sozusagen nicht irgendwie, sie sind schneller als Schrittgeschwindigkeit gefahren oder schneller als ein Mensch schon kann, sondern als Argument nicht irgendeine Überschreitung, sondern ja, da haben die Gardinen geflattert, das reicht jetzt. Ja, so ähnlich war das in der Zeit, glaube ich. So, eine der Beifahrerinnen behauptete hinterher nämlich, Arthur James hätte den Wagen frisiert, um noch schneller fahren zu können. Eine dreiste Lüge, wie sich nach einer Untersuchung herausstellt, vielmehr ist das genaue Gegenteil der Fall. Der Typ hat den Wagen sogar freiwillig von einer Maximalgeschwindigkeit von 13 km/h drosseln lassen. Weil niemals jemand so schnell fahren wird. Niemals würden. In der Geschichte der Menschheit wird jemand so schnell fahren wollen. Also, das käme das menschliche Gehirn doch gar nicht mit. Denken Sie doch mal nach. Bridget auf der Straße, Arthur James am Lenkrad. Habe ich schon erwähnt, dass er wild hupt und ruft. Das ist ein bisschen wie bei Ritter der Kokosnuss am Schluss, wo er ewig am Horizont kommt. So ungefähr kann man sich's vorstellen. Aber Bridget macht das erschrockene Reh und bleibt verwirrt mitten auf der Straße stehen. Wobei Straße ist vielleicht auch übertrieben. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so, es war eher so ein Pferdekarrenweg vermutlich. Ein Ausweichmanöver des Fahrers scheitert und Bridget wird von dem Wagen mit dem Höllentempo erfasst und zu Boden geworfen. Sie wird 10 Kilometer im Bremsen mitgeschleift. Finde ich auch geil, dass er die Zeit hat zu rufen und zu winken, aber nicht irgendwie stehen zu bleiben. Das passiert alles so schnell. Oh Gott, man kommt überhaupt nicht nach. Sie erliegt kurze Zeit später ihren Kopfverletzungen. Wow, okay. Das neue, der Vollständigkeit halber. May Driscoll, die Tochter, gibt zu Protokoll, er sah nicht so aus, als wisse er, was er da tut. Ihr zufolge soll sich der Wagen im Zickzackkurs genähert haben und dann einfach über ihre Mutter hinweggefahren sein. Während dieser Aussage bricht May Driscoll zusammen. Ach, super. Drama. Total deprimierend. Okay. Ein Gericht entscheidet nach einer 6-stündigen Verhandlung auf einen Unfall und entlässt James Arthur Edsall straffrei. Okay, ich bin immer noch gespannt, was das jetzt mit Luftfahrt zu tun hat. Bridget Driscoll gilt als die erste Tote bei einem Verkehrsunfall, bei dem ein Automobil beteiligt war. Um deine Frage zu beantworten, nichts. Aber so gar nicht. Eins will ich aber noch dazu erzählen. Obwohl es in der Zeit keine 20 benzinbetriebenen Automobile in Großbritannien gab, galten bis wenige Wochen vor dem tragischen Unfall noch sehr viel strengere Sicherheitsvorschriften. Denen zufolge durfte ein solches Gefährt nur zu dritt betrieben werden. Es musste immer einen Fahrer geben, einen Heizer, der den Motor bedient, und jemanden, der ungefähr 50 Meter vor dem Fahrzeug laufen und mit Fahnen die anderen Verkehrsteilnehmer, also hauptsächlich Fußgänger und Pferdewägen, warnen musste. Und jemand, der die Bordtoilette bedienen kann. Aber stell dir das mal vor, wie tragisch das ist. Sie haben dieses Gesetz abgeschafft, ja, und sofort schon gibt es die erste Verkehrstote. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, doch der Hammer. Dass es dieses Gesetz das ist von der Ampellobby inszeniert. mächtig damals schon. Ich glaube tatsächlich, es gibt in ähnlicher Form ein Gesetz immer noch in den USA, das etwas Ähnliches vorschreibt, sozusagen, dass man beim Autofahren immer eine Person vorne weglaufen muss mit Fahne. Aber das gehört natürlich immer zu diesen Kategorien von diesen Haha-US-Gesetzen, die eigentlich irgendwo aus so einem Richterspruch von Anno Dazumal herrühren. Genau, aber erzählt mal, wo das alles herkommt. Das haben die alle mit rühren. So, wollt ihr noch einen? Aber hallo. Aber einer hallo. Einer geht noch rein. Schnellverlauf ins Jahr 1966. Am 14. September um Punkt 16 Uhr zünden auf der Startrampe im russischen Baikonur die Triebwerke der Trägerrakete des zweiten Sojus-Raumschiffs. Ich ahne, wo das hingeht. Das verwirrenderweise die Nummer 1 trägt. Also ich habe echt lange versucht, irgendwie das mit den Sojus und was ist das Raumschiff und was ist die Rakete, Spoiler, das heißt beides Sojus. Und bei den amerikanischen mit der Nummer, ich habe versucht durchzublicken, ich habe es echt versucht, aber steinigt mich nicht, wenn ich da jetzt was durcheinander bringe. Wie heißen chinesische Astronauten? Taikonauten. Taikonauten. Taikonauten, sorry. Taiko? Ja, Taiko. Ich glaube Taikonauten. Ha! Damn it. Aufgrund eines defekten Sauerstoffventils zünden diese Triebwerke jedoch nicht mit voller Leistung. Der Schub reicht demnach nicht, die Rakete mitsamt ihrer Ladung von der Plattform abheben zu lassen. Nach 30 Minuten Wartezeit macht sich die Bodencrew daran, die Raketen zu sichern und zu enttanken. Startabbruch. Okay. Puh. Noch nicht umgefallen oder so ein Quatsch. Jetzt solltet ihr grundsätzlich was über Raketenbauweise in der Zeit des Space Race, in der wir uns ja befinden, wissen. Sowohl die amerikanischen Mercury- und Apollo-Raumschiffe als auch die russischen Sojus-Raumschiff-Raketenkombinationen verfügen über sogenannte Rettungstürme. Ein solcher Rettungsturm hat die Aufgabe, den Teil, in dem die Astronauten sitzen, aus der Gefahrenzone zu fliegen, wenn beim Start etwas schief geht. Also die sprengen die dann ab, gibt es ein paar so Sprengbolzen und mit hier großer Geschwindigkeit werden die in Sicherheit geflogen. Gute Idee eigentlich, oder? Ja, klar. Genau dieses Teil zündet jetzt plötzlich. Oh. Der Grund dafür war die Erdrotation, die in der halben Stunde den Lagesensor so beeinflusst hat, dass dieser von einem missglückten Startversuch ausging. Die Raumkapsel also absprengt und mit 150 Metern pro Sekunde in die vermeintliche Sicherheit schießt. Die Kapsel landet in ca. 600 Metern Entfernung. Habe ich schon erwähnt, dass es eine unbemannte Mission war? Puh. Ihr guckt alle so. Wieso, aber jetzt kommt wieder der Bauer vom Anfang ins Spiel. Ich bin so hungrig hier in meiner Farm. Bam. Und ich fahre einfach weg. Das wäre lustig, wenn er einfach genau auf so einen Bauer. Nein, das wäre nicht lustig. Ich hab mit derlei gewaltgetriebenen Folgen immer so dieses leichte Final Destination-Gefühl. Wo du nur drauf wartest, weil du ja genau weißt, dass jetzt der Nächste gleich drauf geht. Ja? Dominik, that's the spirit. Ich schulde euch also noch einen Toten. Also, beim Absprengen setzt der Rettungsturm dummerweise die Trägerrakete in Flammen. Also den Teil, der noch in der Startrampe steht und gerade enttankt wird. Das Bodenpersonal sucht Hals über Kopf das Weite. Ein paar schaffen es in sichere Entfernung, andere verschanzen sich kauernd hinter dicken Betonmauern. Nach etwa 2 Minuten jedoch erreicht das Feuer die zweite Raketenstufe und es kommt zu einer Explosion. Eine Explosion, der keine der umstehenden Betonmauern gewachsen ist. Die Starteinrichtung ist daraufhin für mehrere Monate komplett unbrauchbar und selbst Gebäude in 1 Kilometer Entfernung nehmen noch Schaden. Wow. mindestens ein Techniker stirbt. Er ist das erste Opfer des Space Race. Der leitende Ingenieur. Alter, würde ich mal sagen, auch gut davon gekommen, ne? Also ich meine, ich weiß nicht. Der Tote. Ich weiß nicht, nicht. Der nicht, aber die anderen. Also ich weiß nicht, wie viel Mann stark so eine Bodencrew ist, aber da waren sicherlich im Gefahrengebiet noch einige Leute mehr, die es hätte treffen können. Jetzt die Frage, kann man ihn wirklich als den ersten toten Weltraumfahrer ansehen? Ich glaube nicht. Nee. Never. Aber zum Glück gibt es ja noch mehr Raketenunglücke. Ein Glück. Gott sei Dank. Hey, so eine Stimmung, ey. Als wäre hier so ein Bestatterkongress und alles so. Doch ein Tote. Ich habe vor allen Dingen jetzt einen schönen kulturreferenziellen Slogan, der da perfekt passt. Da steigt die Stimmung wie ein Luftballon. Ja, Freunde, Lachen ist gesund. 1967 bricht während des Starts einer Apollo-Mission Feuer in der Kommandokapsel aus. Drei Astronauten sterben. Aber wir sind ja hier immer noch am Boden. Also können wir das eigentlich auch nicht so richtig gelten lassen, oder? Ein ernsthafter Anwärter auf den Titel erster toter Weltraumfahrer, TM, ist der Kosmonaut Wladimir Komarow. Im April 1967 steigt Komarow in die Sojus-Kapsel, sicherlich angesichts der vergangenen Fehlschläge mit einem eher mulmigen Gefühl. Doch zumindest der Start verläuft reibungslos. Wie ihr vielleicht schon ahnt, läuft sein Flug ab da nicht mehr ganz rund. Einer der beiden Solarflügel blockiert und verhindert, dass die Lagesensoren richtig funktionieren. Ein weiteres Orientierungsinstrument, der Ionenflusssensor, versagt ebenfalls. Aber Komarow kämpft. Er schafft es, sein Fluggerät allein auf Sicht in eine kontrollierte Fluglage für den Rückflug zu bringen. Wow! Die Bremsraketen zünden ordnungsgemäß und auch der Entkopplungsvorgang für das Orbitalmodul kann erfolgreich abgeschlossen werden. Findest du mir völligen Wahnsinn, wenn man sich anschaut, wenn solche Systeme, die automatisiert, da so einen Menschen ins Weltall und zurückbringen sollen, wenn die ausfallen und man kann das noch manuell selbst steuern und die kriegen das dann in dieser Situation noch hin. Nicht nur, dass sie da mit diesen ganzen Kräften um sich rum zu kämpfen haben, diesen ganzen Druck von außen hin. Ich meine, klar, die meisten sind vorher Jetpiloten und Ähnliches gewesen, also sind da sehr drauf gedrillt, in Krisensituationen ruhig bleiben zu können. Aber das ist einfach Wahnsinn, finde ich. Aber jetzt stell dir mal die Freude vor bei dem, der das gerade so geschafft hat, wie du gerade Klar, total. Und dann kommt der Wiedereintritt und dein Hauptfallschirm versagt. Oh. Und der Reserve-Fallschirm leider auch, zur Hälfte zumindest. Oh Mann. Die Kapsel rauscht also fast ungebremst Richtung kasachstanische Grenze und zerschellt dort. Das ist ungefähr so, als wenn du, also spiel dir Dark Souls oder Bloodborne oder sowas. Weder noch. Du musst immer ewig lang hinlaufen zum letzten Endgegner und dann ist ultra schwer alles und dann am Schluss hast du ihn bis auf einen Lebensbalken und dann geht die Batterie vom Controller aus. Ungefähr so ist es jetzt gerade. So ähnlich würde er sich gefühlt haben. Bleibt das Spiel denn nicht stehen? Jetzt komm ja nicht mit deinem realistischen Ich weiß es einfach nicht. Das ist ein guter Punkt, Philipp. Das ist ein guter Punkt. Der Astronaut stirbt nicht nur unmittelbar bei dem Aufprall, der folgende Brand verstümmelt außerdem noch seine Leiche. Das ist ihm wahrscheinlich auch schon relativ groß. Ja. Das ist so ein Fakt, den du da jetzt mitlieferst. Nur um euch ein bisschen genau, das, jetzt versuchst du uns aber wirklich irgendwie runterzuziehen, hallo. Weil ich bin mir sicher, dass auch alle vorherigen Leichen nicht so geil aussahen. Sagen wir mal so, Komarow ist jetzt zumindest schon mal der erste Astronaut, der auf einer Mission, die tatsächlich auch irgendwie abgehoben ist, ums Leben kommt. Die Frage ist, geben wir uns damit schon zufrieden? Philipp gähnt, okay. Wenn ich dich langweile, dann sag's einfach. Komm. Nein, schnickschnack. Dann erzähle ich dir was über Sojus 11. Oh ja. Tatsächlich passieren fast alle Weltraumunglücke entweder beim Start oder bei der Landung. Gut, sind die kritischen Phasen, ist hier wie beim Fliegen. Große Überraschung, ja. Tote im All oder gar Raumschiffe, die wie in einem Science-Fiction-Film unkontrolliert in die unendlichen Weiten hinwegdümpeln, gibt es faktisch nicht. Aber 1971 brechen drei Kosmonauten an Bord der Sojus 11 zu einer Mission zur russischen Raumstation Salyut 1 auf. Zu eurer Belustigung lese ich euch mal die drei Namen vor. Dass wir nicht mal nur über Tote und Leichen und alles lachen müssen. Sondern uns auch über Russen lustig machen. Es wäre schlimmer, wenn es Franzosen wären. Ich glaube, das mit den russischen Namen wird gar nicht so schlimm. Georgi Timofejewitsch Dobrowolski. Sein erster Raumflug, erster Kommandant. Viktor Ivanovich Patsajew. Ebenfalls erster Raumflug, erster Bordingenieur. Mhm. Wladislaw Nikolajewitsch Wolkow. Sein zweiter Raumflug. Toilettentechniker. Das wäre auch sicherlich wichtig gewesen. Er ist der Testingenieur. Aha. So, es war jetzt gar nicht so schlimm. Statt dem LI der TI. Der TI. Diese drei relativ unerfahrenen Raumfahrer sind eigentlich nur die Reservemannschaft. Die ursprünglich vorgesehene Truppe für die Mission wurde wegen Anzeichen von Tuberkulose bei einem der Teammitglieder komplett auf die Bank verbannt. Macht Sinn. Der Start. Ja, was machst du im, nee, mal im Ernst, wenn du so eine tolle Mission hast und da so viel drauf ankommt und du hast das Verdacht, dass jemand in deinem Ursprungsteam eventuell irgendwie Probleme kriegen könnte, plus wie behandelst du Leute vernünftig im All? Das, ja gut, aber wie schnell bricht eine Tuberkulose aus, sodass es wirklich behandelt werden muss? So, wenn du einen leichten Schatten auf der Lunge hast, da hast du wahrscheinlich noch 2 Jahre. Ja gut, aber ich sag mal andersrum, ich glaube, du minimierst da jedes Risiko, was sowas angeht, dass jemand, der im All ist, nicht 300% leistungsfähig ist. Ganz offensichtlich. Aber die anderen beiden werden sich, glaube ich, geärgert. Wobei im Nachhinein haben sie sich vielleicht nicht geärgert. Ja. Ich ahne Böses. So. Der Start und die automatische Kopplung im All verlaufen wie am Schnürchen. Und so wechselt Patsajew als erster Mensch überhaupt in eine Raumstation über. Oho. 1971. Dann fangen aber die Probleme an. Ein anfänglicher Brandgeruch an Bord der Station ist nach einem kompletten Lufttausch, also rund 20 Stunden später, wieder verflogen. Ich war's nicht. Die Crew, hier ist heimlich geraucht. Erst mal nicht durchziehen. Und dann schön Fenster runterkurbeln und Kippen rausschieben. Die Crew ist aber gezwungen, die erste Nacht im All an Bord der Raumkapsel zu verbringen. Also sie waren mal in der Station, aber sie mussten dann doch in ihrem Raumschiff schlafen. Nach einigen Tagen liegt dann erneut Brandgeruch in der Luft. Die drei Kosmonauten können die Ursache aber auch nach ausgiebigen Untersuchungen nicht ausmachen. Oh Gott, ey, stell dir mal das vor, du sitzt da oben in so einer Metallkapsel. Genau. Mhm. Der Geruch verfliegt wieder, ein mulmiges Gefühl bleibt. Oh Gott. Immerhin einer von 3 geplanten Raketenstarts, die von der Raumstation aus beobachtet werden sollten, glückt. Ist ja auch mal was Positives. Okay. Einer der Starts wird aufgrund technischer Probleme verschoben, beim anderen muss nach 51 Sekunden die Rakete notgesprengt werden. Die Russen waren ja da auch so krass, ne? Also die, wenn eine Rakete dann so Kurs genommen hat auf ein Gebiet außerhalb von Russland, dann haben die auch, wenn irgendwie noch eine Chance oder irgendwas bestand, auch dass das mit dem Fallschirm runterkommt, haben sie es lieber in die Luft gejagt, als dass die Chinesen dann irgendwie ihre Raumschiffe dann... Aber das klingt nach was andere auch tun würden, oder? Also es scheint jetzt nichts speziell Russisches zu sein. Aber gerade zu der Zeit gab es ja eigentlich nur 2 relevante Kräfte im Hinblick auf Raumfahrt. Ich glaube tatsächlich, dass das heute noch so ist. Also ich habe einer meiner Lieblingsfilme Black Hawk Down von, wer hat den gemacht? Ich habe es gerade vergessen. David Fincher hat den, glaube ich, sogar gemacht. Ja. Da geht es darum, dass halt in Somalia amerikanische Black Hawks abgeschossen wurden. Und die machen einen riesen Aufschau, um ihre letzten Leute da rauszuholen aus Mogadischu, aus der Hauptstadt. Und unter anderem sprengen die den Black Hawk. Ja, aber weil die nicht mehr wollen, dass die Somalis den in die Hand kriegen. Das ist ja Kriegsgerät. Das ist ja was ganz anderes. Raumfahrt, glaube ich, heutzutage ist sowas Globales. Wobei, es stimmt jetzt auch nicht mehr. So inzwischen ist es was Privatisiertes. Das kann sein, dass das jetzt sogar wieder anfängt. Ja, aber ich glaube, es ist lange Jahre andersrum. War das ja im Endeffekt war das ja ein im All durch Rüstung ins All zu kommen, ausgeführter symbolischer Krieg. Hm. Und da wolltest du natürlich keinerlei Vorsprung irgendwie dem Feind geben. Damals. Ich rede von damals. Ja. Ist schon klar. Ich finde es aber trotzdem krass, dass, wenn du dir vorstellst, dass vielleicht da auch noch Leute an Bord waren, das habe ich jetzt nicht parat, ob das wirklich so war, grundsätzlich kann ich mir das durchaus vorstellen, dass Kapseln, die auf, sag ich, feindes Land oder halt hinter der Grenze irgendwo runtergekommen sind, dass die eher dann noch gesprengt wurden als. Das ist ja böse. Ich würde das jetzt gerne in meine These belegen können. Das habe ich jetzt nicht parat. Aber zurück auf unsere Raumstation. Mit der Zeit, die Crew wird insgesamt 22,5 Tage auf der Raumstation sein. Mit der Zeit lässt die körperliche Verfassung der drei Herren nach. Die Gummibänder der Trainingsgeräte überdehnen zunehmend und das mitgebrachte Ergometer verursacht einfach zu viele Vibrationen auf der Raumstation. Das finde ich ein sehr schönes Bild, wenn die oben auf ihrer Raumstation auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad hocken und dann, wir können hier die Sonnensegel nicht mehr betreiben. Es wackelt alles. Finde ich schön. Und wie es halt immer so ist, der Kommandant und der bereits weltraumerfahrene Testingenieur bekommen sich mehr und mehr in die Wolle. Also, schon nach 3 Wochen ist hier alles andere als rosig. Aber ich meine, überleg mal, das ist halt einfach wie eine WG und du bist in so einem Bus und du kannst nicht raus. Ja, aber überleg mal, dass jetzt wirklich, das war jetzt gerade die Tage die Meldung, dass diese Mars-Mission, diese bemannte Mars-Mission jetzt vorangetrieben wird. So in den nächsten, keine Ahnung, 20 Jahren, 30 Jahren, wenn Private da irgendwie mit aufspringen, wahrscheinlich sogar noch deutlich früher. So, und das ist ja mal was, da reden wir ja von Jahren, ja. Und ich meine, das sind jetzt aber 3 Wochen. Da gibt es ja tatsächlich so soziale Untersuchungen, dass sich Leute eigentlich in so einer Art fiktiven Mars-Mission tatsächlich für, ich glaube, bis zu einem Jahr mal zusammen einsperren lassen, um zu sehen, wie die Leute sozial miteinander interagieren. Und das ist eine Katastrophe. Yeah. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, aber das gibt's. Das Experiment. Das Experiment. Ich finde es insofern umso erstaunlicher, weil die Kosmonauten damals waren ja alle Soldaten, oder? Und die sollten noch eigentlich gedrillt genug sein, dass sie da professionell das durchziehen. Weil wenn du Privatier bist und halt zig Millionäre ins All schickst, dann sehe ich noch ein, dass die Egos nach zwei Tagen schon, dass die Egos halt irgendwie dann sehr schnell vorne sind. Aber das wundert mich jetzt tatsächlich, weil das sind ja, die sind A, trainiert für die Mission und B, sind es ja Soldaten, die das gewohnt sind, halt einfach zu funktionieren. Ich glaube, das ist auch tatsächlich der Grund, warum du heute so verrückte Aktionen hast, wie, also ich weiß leider nicht, wer das genau war, aber es gibt doch einen Astronauten tatsächlich, der so eine Gitarre mit dabei hat und auch da ab und zu gespielt hat. Und ich glaube, sowas ist einfach irre gut für die Moral, dass die Leute oben ein bisschen runterkommen. Ich meine, du musst dir überlegen, die hocken total auf engstem Raum aufeinander. Mal bös gesagt, wenn einer aufs Klo geht, dann sitzt der andere einfach daneben, beziehungsweise fliegt in der Gegend rum. Das mit der Nahrung ist auch eher so sehr funktional gehalten. Waschen ist nicht drin, sondern eher so, naja, sozusagen feuchte Tücher, hier wisch dich mal ab oder so. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ordentlich stinkt, irgendwo ein Stück weit diese Raumstation, und dass das alles in Summe ganz schöner Stress auch ausmacht auf Dauer. Ich glaube tatsächlich auch, dass heutzutage hast du halt 40 Jahre Erfahrung mit auch das derlei Missionen und du weißt einfach schon, wie du deine Leute brauchst, wie du die trainierst, wie du die auf solche Situationen einstellst. Ich wollte gerade auch sagen, ich glaube, dass da die Situation insofern eine besondere war, als dass es erstmal nur das Reserveteam war. Das ist eigentlich bis ein paar Tage vorher immer dachte, naja, wir machen jetzt mal zum Spaß das Training mit, wir fliegen sowieso nicht. Ja. Und dass zum Zweiten der Kommandant seinen ersten Raumflug gemacht hat und der Testingenieur schon seinen zweiten. Und dass der natürlich dann wahrscheinlich irgendwie so ein ekelhafter Klugscheißer war und der Kommandant eigentlich nicht wusste, was er da tut. Ja, so, jetzt mal übertrieben. Klugscheißer mag man nicht, Jürgen. Ja, ist das, so? Das ist eine haltlose Behauptung. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich, wie du sagst, erstmal Leute vom Militär sind, die auch aufgrund ihrer Fähigkeiten ausgesucht sind und vielleicht gar nicht ihrer sozialen Kompatibilität in so einer Situation, sondern du brauchst halt erstmal jemand, der Maschine A, B und C bedienen kann da oben. Die Toilette. Das Video, was du erwähnt hast, werde ich übrigens verlinken. Weil das nämlich sehr, sehr schön ist. Das ist nämlich so, dass der Deutsche, glaube ich, sogar tatsächlich ISS stimmt. Wie heißt das? Der ISS-Nutzer, da Major Tom eingespielt hat. Stimmt. Und David Bowie persönlich damals die Rechte freigegeben hat. Weil eigentlich du das nicht hättest online stellen dürfen. Und dann hat der David Bowie himself gesagt: Echt? Yeah. Cool. Liebe Plattenfirma, bitte einmal Rechte erteilen, das will ich haben. Und dann haben die das ein Jahr lang nämlich spielen dürfen auf dem YouTube-Channel und dann ist das Recht ausgelaufen und jetzt ist es nicht mehr offiziell. Nein. Dominik hat so herzerwärmende Geschichten, jetzt komme ich mir total schäbig vor. Ja, wie du wieder Leute abschlachtest. Also, am 26. Juni. Ich hab das den leichten Zünnelgeschmack nicht vergessen. Am 26. Juni hat die Mannschaft alle geplanten Experimente abgeschlossen. Weitere 4 Tage lang widmen sich die drei Russen dem körperlichen Training und der Vorbereitung auf den Rückflug. Am 30. Juni brechen sie also dann auf in Richtung Erde. Um 18.25 Uhr UTC koppelt die Sojus 11 über Sibirien von der Raumstation ab. Um 21.16 Uhr bespricht die Mannschaft über Funk mit der Bodenstation die Wetterdaten. Gemeinsam wird ein Haupt- und ein Notlandegebiet bestimmt. Um 22.35 Uhr und exakt 24 Sekunden zünden die Bremsraketen von Sojus 11. Um 22.38 Uhr und 31 Sekunden endet das Bremsmanöver. Langweilig auch schon? Ich finde es voll spannend. Um 22.47 und 28 Sekunden werden das Orbitalmodul und das Rückkehrmodul voneinander abgetrennt. Um 22.49 Uhr kommt die Landekapsel wieder in Funkreichweite. Aber Stille auf allen Frequenzen. Oh. Dabei hätte die Besatzung eigentlich das erfolgreiche Abtrennen des Orbitalmoduls melden sollen. Isolation kaputt? Um 22.53 Uhr beginnt der Wiedereintritt. Die Funkverbindung reißt erneut ab. Das wiederum ist an dieser Stelle ganz normal. Moment, kurze Frage. Also sozusagen in dem Zeitkorridor hätten sie durchsagen müssen, alles gut, haben sich aber gar nicht gemeldet. Also sie waren kurz außer Funkreichweite. Okay. Dann kommen sie in Funkreichweite, hätten eigentlich dann das Trennen melden sollen. Okay, haben sie nicht. Haben sie aber nicht gemeldet. Also gab keinen Funkspruch. Okay. Jetzt sind wir 4 Minuten später und der Wiedereintritt beginnt. Aber da ist die Funkverbindung wie immer beim Wiedereintritt weg. Mhm. Und genau, da sind wir jetzt gerade. 22.54 Uhr, nochmal eine Minute später. Die Landekapsel wird vom Bodenradar erfasst. Sie befindet sich noch rund 2 Kilometer vom Landepunkt entfernt. Um 23.05 Uhr sichten Bergungsmannschaften vom Helikopter und Flugzeug aus die Kapsel und beobachten, wie sie am Fallschirm herabsinkt. Geht der eigentlich automatisch auf? Ja. Oder muss man da manuell irgendwas tun? Nein. Mir ahnt Böses. Mir noch schwant immer Böses. Funkstille. Um 23.16 Uhr landet Sojus 11 irgendwo in der russischen Pampa. Nahezu zeitgleich mit 4 Rettungshubschraubern. Um 23.18 Uhr, also nur 2 Minuten später, wird die Luke von der Bergungsmannschaft geöffnet. Oh Gott. Was ist denn los, ey? So pessimistisch. Ja, ja. Sie springen raus und schreien, verarscht. Sie finden 3 leblose, aber noch warme Körper vor. Unmittelbare Wiederbelebungsmaßnahmen bleiben erfolglos. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ist da passiert? Was war passiert? Mhm. Die Techniker untersuchen die Landekapsel, aber finden erstmal keinen Hinweis darauf, was geschehen war. Alle Schalter sind in der richtigen Stellung, alle Systeme soweit intakt. Die Ärzte stellen derweil tot durch Ersticken fest. Auffällig ist jedoch, dass das Funkgerät abgeschalten ist und eines der Ausgleichsventile einen geringeren Hub aufweist als der Rest. Spätere Untersuchungen geben Aufschluss darüber, was genau passiert war. Bei der Trennung vom Orbitalmodul war bei einem der Druckausgleichsventile ein Siegel beschädigt worden. Das hätte eigentlich erst in relativ niedriger Flughöhe passieren sollen, um Frischluft in die Kapsel zu lassen. Oh. Jetzt kann man sich vorstellen, ein defektes Ventil in ca. 170 Kilometern Höhe macht ein Geräusch von ungefähr so. Okay. Alle Frischluft ins Weltall. Die Auswertung der medizinischen Daten ergibt, dass Volkovs Puls ab da von 120 auf 180 Schläge pro Minute ansteigt. Zu dem Zeitpunkt schalten die Piloten wohl auch das Funkgerät aus, möglicherweise um das Leck akustisch orten zu können. Innerhalb von nicht mal einer Minute sank Pazajews Atemfrequenz auf unter 42 Züge pro Minute, ein typisches Zeichen für Sauerstoffmangel. Wenige Sekunden später waren alle 3 Kosmonauten bewusstlos. Nach knapp 2 Minuten, die Kabine war nun praktisch luftleer, setzten Herzschlag und Atmung bei allen 3 Raumfahrern aus. Vielleicht tröstet es euch ja zu wissen, jetzt bin ich echt gespannt, dass sich das zweite Ventil ordnungsgemäß in wenigen Kilometern Höhe geöffnet hat. Oh Mann. Was ist eigentlich verkehrt mit dir? Ach komm, das war noch gar nicht das Schlimme. Wow! Was kommt jetzt? Das Schlimme ist, wären Raumanzüge oder auch nur Sauerstoffmasken an Bord gewesen, hätten die Kosmonauten deutlich mehr Zeit zum Reagieren gehabt. Zum Beispiel, um das manuelle Notrad zu erreichen, dass das Ventil hätte schließen können. Oder um auf die Idee zu kommen, das Leck mit dem Finger zu verschließen, was wohl eine Standardprozedur zumindest im Fall einer Notwasserung gewesen wäre. Oder wenn sie einen seelenlosen Stahlbolzen an Bord gehabt hätten. Der Raumschiffkonstrukteur Wassily Mishin soll auf die Frage nach den fehlenden Anzügen geantwortet haben, Zitat: Ich will keine Feiglinge an Bord meines Raumschiffs. This wow. This sounds very Russian. Und damit war die Sache dann wohl erledigt. Das ist unamerikanisch, aber wir sehr ändern, russisch. Wir ändern nichts. Wir werden aus nichts aus diesen Fehlern lernen. Oder besser, sehr sowjetisch. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese 3 Herren sind meines Wissens nach die einzigen 3 Menschen, die bisher im Weltraum umgekommen sind. Meines Wissens nach betone ich deshalb, weil niemand so genau weiß, was die Amis und die Russen im Zeit des Wettlaufs um den Mond so alles off the record quasi getrieben haben. Mhm. Aber das sind die in den Geschichtsbüchern die einzigen 3. Echt? Die außerhalb. Einzigen. Interessant. Wir haben es doch vorhin von den Challenger gehabt. Ja, aber das war ja beim Start. Im Weltall. Also die wirklich, Challenger ist kurz nach dem Start explodiert. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die wirklich außerhalb des Planeten. Okay, ich habe ein bisschen unterschätzt, wie hoch das tatsächlich da noch war beim Wiedereintritt. Also natürlich ist auch da jetzt die Frage nach der Grenze, wo hört die Atmosphäre auf, wo fängt das Wetter an. Da gibt es sicherlich okay. Da gibt es ganz viele Abstufungen. Also, ja. Es gibt Grenzen, Jürgen. Aber wie gesagt, ihr könnt mich gerne auch alle da draußen eines Besseren belehren. Ich bin nach all meinen Recherchen auf Wikipedia. Als ich meine russische Nachbarin gefragt habe, wusste sie nichts Besseres. Der festen Überzeugung, dass es die einzigen 3 Menschen sind, die im Wetter ums Leben gekommen sind. Ich habe neulich einen. Hast du gemerkt, dass ich Menschen betont habe? Nein. Okay, was wolltest du erzählen? Fängst du jetzt an mit hier den Tieren? Nein, was wolltest du erzählen? Ich habe neulich einen russischen Nachnamen geübt, weil eine Kollegin von mir hat russische Wurzeln und ich habe es tatsächlich geübt, weil ich es immer falsch gesagt habe. Wie heißt der denn? Jurovetskaya. Jurovetskaya? Jurovetskaya. Und das ist ein typischer Fall, wenn man es erstmal kann, kommt man sich so dumm vor, dass man es jemals falsch gesagt hat. Okay. Möchtest du jetzt wirklich noch mehr Leid über uns bringen? Also hier steht die Überschrift, falls jetzt tatsächlich noch jemand Zugabe ruft, kann ich schnell noch die Geschichte von Laika erzählen. Was ist der Affe? Nein, das ist ein Hund. Und genau, ich hatte nämlich tatsächlich mal einen Hund, eine Hündin, und die habe ich genau danach benannt. Ja, du hattest eine Bitch. Bitte, pff. Ja, eine Leica. Die russische Hündin Leica ist bereits lange vorher, und zwar im Jahr 1957, im All verstorben. Schon wenige Stunden nach dem Start verendet sie an Überhitzung und Stress. Also Leica, ich meine, das wissen wir ja alles, der erste Hund, den sie damals ins All geschossen haben. Ich finde es so arrogant, wie er sagt, das wissen wir alle, wo ich gerade noch gesagt habe, es ist ein Affe. Aber jetzt wissen wir es doch alle. Ah, okay. Das wollte ich damit sagen. Dominik, das würde ich nie sagen sonst. Ihr Kadaver umrundet die Erde über 2500 Mal, bevor sie mitsamt der Kapsel in der Atmosphäre verglüht. Eine Woche lang behaupten die Russen noch, dass mit dem Hund alles in Ordnung sei, bevor sie jetzt den Tod von Tag 1 der Mission letztendlich doch einräumen. Eine sichere Landung, und das ist jetzt wirklich das Traurige daran, eine sichere Landung war für die Hundedame sowieso nie vorgesehen gewesen. Sie hätte eigentlich aber nach 10 Tagen im Weltraum an vergiftetem Futter sterben sollen. Leica hat einen wichtigen Platz nicht nur in der russischen Raumfahrtsgeschichte. Klar baut man ihr diverse Denkmäler, später wird sie dann zur Werbeikone einer russischen Zigarettenmarke, dann noch für Schokolade und später gibt es auch noch eine Briefmarke. Damit sie nicht verglühen, Leica, mild und bekömmlich. Und jetzt einfach noch so als einen letzten Fun Fact, es gibt auch einen Animationsfilm über diesen Hund aus dem Jahr 2010, 6,9 bei IMDb. What? Und ich vermute mal, dass der... Den kenne ich noch nicht. Ja, dass der kein so fröhliches Ende hat. Aber was weiß ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe vor allen Dingen heute auf Facebook, es gibt ja immer dieses Markier jemanden, bei dem das zutrifft, dieses klassische. Mhm. Weißt du, was ich meine? Halt diese typische Clickbait, wo du irgendein Bild hast, wo du irgendjemand eine Flasche so Jägermeister auf einmal äxt und dann markier jemanden, der das auch machen könnte. Weißt du gar nicht? Nee. Okay, also wir glauben einfach, sowas gibt es, ja. Gesagt. Okay, klingt und, furchtbar. Ja, keine Ahnung, da war halt ein Bild in zwei geteilt und einmal, dass du halt, wenn 1000 Menschen in einem Film erschossen werden und dann halt eiskalte Miene, sobald ein Hund stirbt und halt völlig in Tränen aufgelöst, ja, und ja, da hat die Freundin von meinem Cousin meinen Cousin verlinkt und ich habe mich auch sehr angesprochen gefühlt. Das ist tatsächlich so. John Wick zum Beispiel, Keanu Reeves, Super-Action-Film, da wird sein Hund ermordet. Und deswegen geht er auf Rachefeldzug und schlachtet dann irgendwie die halbe russische Mafia ab. Und ich habe jetzt wirklich gemerkt, wie mir die Tränen hochkommen, weil die arme russische Hündin stirbt. Das ist tatsächlich, wollte ich jetzt gerade sagen, ich hatte jetzt den Eindruck, dass ihr euch vorher schon echt über die Toten geärgert habt. Und eigentlich, ich habe ja auch immer eure Stimme im Ohr, wenn ich sowas schreibe. Also ich sammle dann das zusammen und dann denke ich mir, wie könnte ich jetzt da noch, wie könnte ich das noch toppen und wie könnte ich jetzt noch auf einem richtig schönen Tiefpunkt. Womit könnte ich Philipp und Dominik noch eine Freude machen? Aus dieser Story rausgehen. Und da habe ich mir gedacht, naja, also dann muss jetzt wirklich Leica noch mit an Bord. Aber tatsächlich, die Kosmonauten, für die empfinde ich sehr viel Empathie und die tun mir richtig leid, weil die Art, also die fallen halt nicht zu Boden und sind weg. Weißt, beim Rest ist halt wirklich, da ging es schnell und es war immer tragisch und auch irgendwie ein Riesenspektakel außenrum, was das Ganze auch so absurd macht. Aber bei denen, ich meine, die waren halt einfach in dieser Blechbüchse reingeschnallt und sind halt jämmerlich erstickt. Das Schlimme ist, echt schlimm. Bei denen wäre die Chance eigentlich noch relativ groß gewesen, wie man das hätte überleben können. Klar. So, die Kapsel ist komplett automatisiert, einwandfrei gelandet, überhaupt kein Problem, Fallschirme aufgegangen, alles wieder Eintritt. Hat alles funktioniert. Ja. Nur dieses eine kleine Ventil, dass sie dann nicht verschließen konnten. Naja, was soll man machen? Du Arsch, echt. Was für ein erfreuliches Ende für so eine nette Folge. Ach, ich habe noch was vergessen. Ich will noch meine Arbeitskollegin Conny und ihre Nähgruppe grüßen. Das ist sehr schön. Die haben sich selber über unsere Prügelei in Berlin gefreut. Ich habe keine Ahnung, wie alt Conny ist, aber ich stelle mir gerade vor, wie diese sicherlich Ende 30 Mädels zusammenhocken und zusammennähen und Rotz und Wasser heulen gerade. Also Conny ist jünger als ich. Ja, wir grüßen auch noch ganz herzlich Philipp Hofmann, der uns dieses tolle Intro und Outro gebastelt hat. Bewertet uns auf den sozialen Medien, iTunes und Co. und schaut mal wieder rein. Schaut mal wieder rein, hier zum Schaufenster, vor dem wir gerade sitzen. Hier schauen schon wieder Leute. Ciao! Und das war das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich drück dann mal auf Stopp, war. Also ich komme echt schiebig vor, aber das war verdammt witzig.